Es ist ein schwerer Tag für Arkandor, aber kein schwarzer Tag für die ökonomische Moral in diesem Lande. Im Gegenteil. Natürlich, wer heute die Verkäuferinnen trommeln und demonstrieren gesehen hat, wer sieht, in welche Unsicherheit alleinerziehende Mütter gestürzt werden, die nun womöglich ihren Arbeitsplatz verlieren, der kann nicht froh sein an diesem Tag, an dem Arkandor zunächst eine staatliche Bürgschaft über 650 Millionen Euro verwehrt wurde und dann auch noch die Rettungsbürgschaft über 437 Millionen Euro. Eine Hoffnung gibt es noch, der Staat will noch mal mit sich reden lassen, wenn Eigentümer, Banken und Vermieter weitere Mittel für das Unternehmen zusagen, das ihnen gehört, das sie bisher finanziert haben, von dem sie wesentliche Teile ihrer Einnahmen beziehen. Es ist kaum mehr als eine Gnadenfrist, denn die Geschichte vor allem von Karstadt ist eine Geschichte des Substanzverzehrs geworden. Der hatte viele Gründe. Veränderte Kaufgewohnheiten der Kundschaft, die lieber in Spezialgeschäfte oder ins Internet als in Warenhäuser ging, Manager, die zu spät und zu zögerlich darauf reagierten und ihr Geschäftsmodell weiter hochhielten, schließlich Vorstände, die Vermögenswerte verkauften, um den laufenden Betrieb aufrecht zu erhalten und die dabei offenbar auch an sich selbst dachten, wenn sie für Karstadt überhöhte Mieten akzeptierten von Vermietern, an denen sie selbst beteiligt sein sollen. Das alles sind Zustände, die mit Staatsgeldern nicht aufrechterhalten werden können. Die Bundesregierung tut recht daran, die Eigentümer und Banken, die sich Eigentum haben verpfänden lassen, in die Pflicht zu nehmen. Erst wenn aus dieser Pflicht eine unternehmerische Perspektive erwächst, könnte Staatshilfe übergangsweise sinnvoll sein, Hilfe, die bezahlt und zurückgezahlt werden muss. Und es gibt ja marktwirtschaftliche Lösungen, die darauf hinauslaufen, dass mit dem Ende von Arkandor nicht das Ende aller Arbeit dort kommen muss. Denn Interessenten für die verschiedenen Teile von Arkandor stehen schon auf der Matte. Metro will einen großen Teil der Karstadt-Warenhäuser. Für die Versandhandelssparte interessiert sich der Hamburger Otto-Versand. Und die Rewe-Gruppe ist an der Touristiksparte Thomas Cook interessiert. Wenn es so kommt, werden nicht alle Arbeitsplätze gerettet werden können, aber das ist sowieso nicht möglich. Wer Erhaltungssubventionen für Arkandor verlangt, kann das Geld gleich verbrennen. Es wird Zeit, dass die Arkandor-Beschäftigten wieder eine langfristige Perspektive erhalten. Dieser Verantwortung müssen sich die stellen, die Teile von Arkandor übernehmen. Und man wünschte sich eine politische Führung im Bund und in den Ländern, die Hilfen nicht nach Gutsherrenart zusagen oder sie je nach regionalem Interesse einfordern oder als ordnungspolitisches Teufelszeug ablehnen. Die hohe Wahlenthaltung bei der Europawahl war wohl auch ein Zeichen der Enttäuschung darüber, dass die, die führen, keine klaren Maßstäbe erkennen lassen.